Girls Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis! Am Berg! Ah, Bergsteigen ist voll cool. Da liegt man auf einer Liege und wird voll durchgeknetet. Das ist Massage. Ah, die beiden Sachen verwechsel ich immer. Guck mal, eine Bergziege. Die beneide ich. Die weiß nichts von den Problemen der Welt. Was willst du machen? Nee, die PS4 ist nicht abwärtskompatibel. Genau, du musst das Spiel nochmal als remasterte Version kaufen. Ich weiß, life sucks. Und sollen wir jetzt echt hier auf den Berg klettern? Ja, hier ist ein Seil. Ich habe im Netz gelesen, damit muss man sich gegenseitig absichern. Und wie geht das? Wenn ich abrutsch, reiß ich alle mit runter. Das ist eine sichere Kiste. Cool. Wo ist eigentlich sie? Hallo, Jungs! Wo bist du, sie? Ich bin von oben! Ich bin am Gipfel! Was? Von wegen. Ich habe mal in der Popcorn gelesen, dass Mädchen den Höhepunkt oft nur vortäuschen. Wir sind gleich oben! Zum Glück haben wir das Bergsteiger-Notfallbuch dabei. Hier. Abnehmen mit Reinhold Messbecher. Oh fuck, im Regal vergriffen. Am geilsten finde ich an Bergen immer das Echo. Ricola! Ricola! Lass mich auch mal. Ricola! Schneekoppe! Ach Menno, nicht mal das Echo hört mir zu. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de.